Viva Os Anton, rief ein robuster, weißbärtiger Alter, der trotz der großen Hitze in einen dicken, zottigen Wollmantel gehüllt war. Oh, ist er nicht ganz das Ebenbild seines Vaters, nur noch größer und stärker? Und welch schönes Gewehr er hat! Von diesem Gewehr werden die Leute weit in der Runde sich bald etwas zu erzählen haben, Os Anton. Eviva Os Anton, wiederholten die Schäfer im Chor. Wir wussten es ja, dass er schließlich doch heimkehren würde. Oh, Os Anton, sagte ein großer Kerl mit ziegelfarbenem Gesicht, wie glücklich wäre euer Vater gewesen, wenn er diesen Tag erlebt hätte. Und er befände sich wirklich noch am Leben, wenn er mir nur erlaubt hätte, dem Giudice Baricini sein gerechtes Teil zu geben. Aber er hat mir niemals Glauben schenken wollen. Erst jetzt im Jenseits wird er erfahren haben, wie recht ich mit allem hatte. Na, hub der Greis wieder an, jetzt braucht Giudice nicht mehr lange zu warten. Eviva Os Anton! Und ein Dutzend Flintenschüsse begleiteten den Willkommensgruß. Inmitten dieser heftig gestikulierenden, ihn mit wildem Geschrei umdrängenden, berittenen Hirten fühlte Orso sich keineswegs behaglich. Er wollte sprechen, vermochte sich aber nicht verständlich zu machen. Endlich nahm er die strenge Miene an, die er vor seiner Kompanie aufzusetzen pflegte, wenn er Verweise zu erteilen oder Arreststrafen zu verhängen hatte. »Liebe Freunde«, sagte er, »ich danke euch für die Zuneigung, die ihr mir entgegenbringt und für eure Treue zu meinem Vater. Aber ich glaube, dass niemand mir Ratschläge zu geben hat. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe.« er hat recht«, riefen die Schäfer. »Und ihr wisst, dass ihr auf uns rechnen könnt.« »Ja, ich rechne auf euch, aber für den Augenblick brauche ich niemanden und keinerlei Gefahr bedroht mein Haus. Deshalb kehrt ruhig zu euren Ziegen zurück. Ich kenne den Weg nach Pietranera und brauche keine Führer.« »Fürchtet nichts, Os Anton«, sagte der Greis. »Heute werden sie nicht wagen, sich zu zeigen. Die Maus verkriecht sich, wenn der Kater ankommt.« »Selber Kater, du alter Weißbart«, erwiderte Orso. »Wie heißest du denn?« »Was? Ihr kennt mich nicht mehr, Os Anton? Mich, der ich euch so oft auf meinem bissigen Maultier hinten habe mit aufsitzen lassen? Ihr kennt den Polo Griffo nicht mehr, den braven alten Kerl, der den Della Rebbia mit Leib und Seele ergeben ist? Sagt nur ein einziges Wort, und wenn euer großes Gewehr sprechen wird, dann wird auch diese alte Muskete, so alt wie ihr Besitzer, nicht schweigen. Darauf könnt ihr rechnen, Os Anton. Gut, gut. Aber jetzt bei allen Teufeln müsst ihr gehen, wohin ihr gehört. Lasst mich und meine Schwester nur ruhig weiterreiten.« Die Hirten entfernten sich. In scharfem Trabe ritten sie dem Dorfe zu. Aber an allen höher gelegenen Punkten des Weges machten sie Halt und schienen auszuspähen, ob der Feind nicht doch irgendwo auf der Lauer liege. Und immer blieben sie den Geschwistern so nahe, dass sie ihnen im Notfall hätten zu Hilfe kommen können. Der alte Polo Griffo aber sagte zu seinen Gefährten, »Oh, ich verstehe ihn recht gut. Er kündigt nicht gleich an, was er zu tun gedenkt, aber er wird es tun. Gut, so gut. Sag du nur ruhig, dass du gegen niemanden etwas im Schilde führst. Brav, mein junger Freund. Aber für die Haut des Amtmannes gäbe ich jetzt keinen Pfifferling mehr.« Von einem so tatenlustigen Vortrab gesichert, hielt der Abkömmling der Della Rebbia seinen Einzug in das heimatliche Dorf und ins alte Haus der Caporali seiner Vorfahren. Die Rebbianer, die lange ohne Führer gewesen waren, kamen ihm vollzählig entgegen. Die neutralen Dorfbewohner standen auf der Schwelle ihrer Türen, um ihn vorbeikommen zu sehen. Die Baricinianer aber hielten sich in ihren Häusern und lugten nur durch die Spalten der geschlossenen Fensterläden misstrauisch nach ihm aus. Der Marktflecken Pietranera ist wie alle korsischen Dörfer sehr unregelmäßig gebaut. Die Häuser, ohne jeden Plan angelegt, bedecken ein kleines Plateau oder vielmehr einen Treppenabsatz des Gebirges. In der Mitte des Ortes erhebt sich eine hohe, immergrüne Eiche und daneben gewahrt man einen Trog aus Granit, in den eine hölzerne Röhre das Wasser einer benachbarten Quelle ergießt. Die Kosten dieser gemeinnützigen Anlage waren je zur Hälfte von den Della Rebbia und von den Baricini getragen worden. Ein Faktum, das jedoch nicht etwa auf eine frühere Eintracht der beiden Familien, sondern nur auf ihre gegenseitige Eifersucht hinweist. Da der Colonel Della Rebbia, dem Gemeinderat, eine kleine Summe als Grundkapital zur Errichtung eines Brunnens überwiesen hatte, beeilte sich der Advokat Barricini, einen Betrag von gleicher Höhe zu spenden, und diesem Wettstreit des Edelmutes verdankt die Gemeinde Pietranera ihre Wasserleitung. Auf der sich um Eiche und Brunnen ausbreitenden Piazza finden sich abends die geselligen Naturen des Dorfes zusammen. Bisweilen kommt ein Kartenspiel zustande und einmal im Jahre im Karneval wird getanzt. An den beiden Enden des Platzes erheben sich absonderliche Baulichkeiten aus Granit und Schiefer, die mehr hoch als breit sind. Das sind die feindlichen Türme der Della Rebbia und der Barricini. Was die Architektur und die Höhe betrifft, so gleichen sie einander völlig, woraus sich erkennen lässt, dass die Rivalität der beiden Familien im Laufe der Jahrhunderte stets auf gleicher Höhe geblieben ist, ohne dass das Schicksal zwischen ihnen eine endgültige Entscheidung getroffen hätte. Unter der Bezeichnung Turm versteht man auf Korsika einen viereckigen Bau von etwa 40 Fuß Höhe, ein Gebilde, dem man in anderen Ländern ganz einfach den Namen Taubenschlag geben würde. 8 Fuß über dem Boden öffnet sich eine enge Tür, zu der man auf einer steilen Treppe hinaufgelangt. Oberhalb dieser Pforte befindet sich ein Fenster mit einem erkerartigen Ausbau, einer sogenannten Pechnase, durch deren Luken man zudringliche Besucher mittels Ausschüttens von heißem Pech oder auf andere passende Weise gefahrlos beseitigen kann. Zwischen Tür und Fenster gewahrt man 2 roh gemeißelte Wappenschilder. Das eine zeigte früher das Genueser Kreuz, aber längst durch Hammerschläge zerstört, ist es nur noch für Geschichtsforscher erkennbar. Auf dem anderen Schild befindet sich das Wappen der Familie, welcher der Turm gehört. Die Spuren von Flintenschüssen auf Wappen und Fensterrahmen vervollständigen das Bild einer mittelalterlichen Stammburg in Korsika. Zu erwähnen bleibt noch, dass die Wohngebäude an den Turm anstoßen und meistens durch einen inneren Gang mit ihm verbunden sind. Turm und Haus der Della Rebbia nehmen die Nordseite der Piazza von Pietranera ein. Vom Nordturm zum Brunnen führt die Promenade der Rebbia. Die der Barricini bildet auf der anderen Seite das Gegenstück. Seit dem Begräbnis der Frau des Kolonels hatte niemals ein Mitglied einer der beiden Familien die ihm nicht zustehende Seite des Platzes berührt. Orso wollte, um sich einen Umweg zu ersparen, am Hause des Amtmannes vorbeireiten, aber seine Schwester hielt ihn zurück und bat ihn, einen Seitenweg zu nehmen, auf dem sie ohne Überquerung des Platzes ihr Haus hätten erreichen können. »Warum so viel Umstände?« erwiderte Orso. »Ist der Platz nicht für alle da?« Und er trieb sein Pferd an. »O, du tapferes Herz«, murmelte Colomba vor sich hin. »Vater, du wirst gerecht werden.« Als sie sich inmitten des Platzes befanden, heftete Colomba, nachdem sie ihr Ross auf die Barricini-Seite gelenkt, die Augen scharf auf das feindliche Haus. Sie sah, dass die Fenster desselben verbarrikadiert und, als ob man auf einen feindlichen Angriff gefasst sei, mit Schießscharten versehen waren. »Diese Feiglinge«, rief sie, »seht nur, Bruder, wie sie sich verrammelt haben, aber eines Tages werden sie aus ihrer Höhle herausmessen.« Orsos Erscheinen auf der Südseite der Piazza erregte in Pietranera das größte Aufsehen. Es wurde als ein an Tollkühnheit streifender Wagemut gewertet, und am Abend, als die Neutralen sich unter der großen Eiche versammelten, bildete diese Sensation das Thema endloser Erörterungen. »Es ist ein wahres Glück«, so lautete das allgemeine Urteil, »dass die Söhne des Amtmanns noch nicht zurück sind, denn die Jungen wären nicht so duldsam gewesen wie der Alte. Sie hätten den Einbruch in ihr Gebiet nicht ungestraft gelassen.« »Achtet auf das, was ich euch jetzt sage«, verkündete ein Greis, der als das Orakel des Dorfes galt. »Ich habe vorhin auf die Miene der Colomba aufgepasst. Ihr steckt etwas im Kopf. Freunde, ich wittere Pulverdampf in der Luft, und binnen kurzem wird das Schlachtfleisch billig sein in Pietranera.« Von seinem Vater, Gilfuccio della Rebbia, früh getrennt, hatte Orso kaum Zeit gehabt, ihn richtig kennenzulernen. Im Alter von 15 Jahren hatte er Pietranera verlassen, um in Pisa zu studieren. Er war dann in die Militärschule eingetreten, während der Vater den glorreichen napoleonischen Adlern durch Europa folgte. Auf dem Festlande hatte Orso ihn nur selten zu sehen bekommen. Im Jahre 1815 jedoch fügte es sich, dass der Colonel de la Rabia mit dem Kommando des Regimentes, dem sein Sohn Orso als Leutnant angehörte, betraut wurde. Nun, der Colonel, in der Disziplin unbeirrbar, behandelte seinen Sohn genauso wie alle anderen jungen Leutnants, das heißt mit größter Strenge. Die Erinnerungen, die Orso an ihn bewahrt hatte, waren somit zwiefacher Natur. Er dachte daran, wie der Vater dem kleinen Buben einmal seinen Degen in die Hand gegeben, wie er von der Jagd zurückkehrend ihn sein Gewehr hatte abschießen lassen oder wie er das Kind zum ersten Mal am Mittagstisch der Großen hatte teilnehmen lassen. Aber dann tauchte wieder das Bild des Colonels auf, der den Sohn bei jeder kleinen Inkorrektheit bestrafte und ihn immer nur Leutnant de la Rabia anredete. »Leutnant de la Rabia, Sie stehen nicht an Ihrem reglementsmäßigen Platze. 3 Tage Stubenarrest. Ihre Schützen sind zu weit vorgestoßen. 5 Tage Arrest. Sie haben jetzt 12:05 noch die Feldmütze auf. 8 Tage Arrest.« Nur ein einziges Mal, bei Quatre Bras, hatte er den Sohn gelobt. »Sehr gut, Orso, aber sei etwas vorsichtiger.« Doch nicht an diese Szenen aus dem militärischen Dasein erinnerte ihn jetzt die alte Heimat. Vielmehr erweckte der Anblick der trauten Plätze seiner Kindheit, des Hausrats, der zärtlich geliebten Mutter in ihm eine Fülle schmerzlich süßer Gefühle. Und dann dachte er an die dunkle Zukunft, die ihm bevorzustehen schien, und an das beunruhigende Verhalten seiner Schwester. Auch quälte ihn der Gedanke, dass ein so verwöhntes Geschöpf wie Miss Neville, wenn sie nach Pietranera käme, gewiss mit äußerster Geringschätzung auf die Armseligkeit seines Hauswesens herabblicken werde. Das beklemmende Durcheinander aller dieser Empfindungen erfüllte ihn mit tiefer Mutlosigkeit. Zum Nachtessen setzte er sich in den großen Sessel aus nachgedunkeltem Eichenholz, der der Ehrenplatz des Vaters gewesen war. Er musste lächeln, wie er sah, dass Colomba zögerte, sich neben ihn zu setzen. Und er empfand es angenehm, dass sie bei Tische schweigsam blieb und sich bald zurückzog. Offenbar wollte sie dem Bruder Zeit lassen, sich in die heimischen Verhältnisse zurückzufinden. Den Kopf in die Hand gestützt, saß Orso regungslos da und ließ die Erlebnisse der letzten 14 Tage an seinem Geiste vorüberziehen. Mit Schrecken sah er, was in Bezug auf die Baricini hier jedermann von ihm zu erwarten schien. Und er glaubte bereits zu fühlen, wie die öffentliche Meinung von Pietranera für ihn die Meinung der Welt zu werden begann. Wenn er hier nicht als Feigling gelten wollte, musste er sich rächen. Aber an wem? Er vermochte die Baricini nicht für Mörder zu halten. Gewiss, sie waren die Feinde seiner Familie, aber nur ein barbarisches Vorurteil konnte ihnen einen Mord zutrauen. Ein paar Mal fiel sein Blick auf den Talisman, den er von Miss Neville erhalten hatte, und leise wiederholte er den Wahlspruch: Das Leben ist ein Kampf. Doch festen Tones fügte er hinzu: Ich werde Sieger bleiben. Mit diesem ermutigenden Gedanken erhob er sich, nahm die Lampe und wollte in sein Zimmer hinaufgehen. Da wurde draußen an die Tür des Hauses geklopft. War es denkbar, dass ein Besucher kam zu so später Stunde? Gleich darauf erschien Colomba von einer Magd begleitet. »Es wird nicht sein«, sagte sie und ging zur Tür. Bevor sie jedoch öffnete, fragte sie, wer der Klopfende sei. Eine zarte Stimme antwortete: »Ich bin's.« Der Riegel wurde weggeschoben und hinter der ins Esszimmer zurückkehrenden Colomba ward ein etwa 10-jähriges Mädchen sichtbar, barfüßig und zerlumpt. Unter ihrem zerrissenen Kopftuch quoll rabenschwarzes Haar hervor. Sie war mager und blass. Ihre Augen verrieten Intelligenz. Wie sie Orso erblickte, blieb sie schüchtern stehen und machte ihm einen ländlichen Knicks. Dann sprach sie leise mit Colomba und gab ihr einen eben geschossenen Fasanen. »Danke, Kili«, sagte Colomba. »Sag auch deinem Onkel meinen Dank. Geht es ihm gut?« »Zu dienen, Signorina, sehr gut. Ich habe nicht eher hier sein können, weil ich 3 Stunden in der Macchia warten musste, bis er kam.« »Und du hast nicht zu Abend gegessen?« »Nein, Signorina, dazu hatte ich keine Zeit. Man wird dir gleich zu essen geben.« »Hat dein Onkel noch Brot?« »Nur wenig, Signorina. Aber was ihm besonders fehlt, das ist Pulver. Jetzt, wo die Kastanien reif sind, braucht er nichts anderes mehr als Pulver. Ich will dir für ihn Brot geben und auch Pulver. Sag ihm, er möge sparsam damit umgehen, es sei teuer. Colomba, sagte Orso auf Französisch, wer ist es, dem du solche milden Gaben zukommen lässest? Ein armer Bandit, der aus unserem Dorfe stammt, antwortete Colomba in derselben Sprache. Diese Kleine ist seine Nichte. Es scheint mir aber doch, als ob du deine Geschenke passender verteilen könntest. Warum einen Spitzbuben mit Pulver versorgen, das ihm nur zu schlimmen Taten dienen wird? Ohne die beklagenswerte Schwäche, die hier jedermann für die Banditen zu hegen scheint, wäre die ganze Räuberwirtschaft längst aus Korsika verschwunden. Es gibt schlimmere Leute hierzulande als die Banditen, erwiderte das junge Mädchen. Gib ihnen Brot, so viel du magst. Brot darf man niemandem verweigern, aber ich will nicht, dass man solchen Leuten Munition zukommen lässt. Bruder, sagte Colomba in ernstem Ton, ihr seid der Herr dieses Hauses und alles, was darin ist, ist euer Eigentum. Aber ich sage euch, lieber schenke ich dieser Kleinen meinen seidenen Schleier, damit sie ihn verkaufe, als dass ich einem Banditen, der Pulver braucht, sein Verlangen abschlüge. Ihm das Pulver versagen, das hieße so viel wie ihn wehrlos in die Hände der Gendarmen liefern. Denn welchen Schutz hätte er gegen sie außer seinen Patronen? Die Kleine verschlang indessen ein Stück Brot und schien aus den Augen der beiden Redenden den Sinn ihrer Worte erraten zu wollen. Was hat er denn eigentlich getan, dein Bandit? Um welches Verbrechens willen hat er sich in die Macchia zurückgezogen? Brandolaccio hat kein Verbrechen begangen, rief Colomba. Während er Soldat war, hat Giovanni Pizzo seinen Vater ermordet und Brandolaccio hat nur seine Pflicht erfüllt, wenn er den Mörder getötet hat. Orso wandte sich ab, nahm die Lampe und stieg schweigend in sein Zimmer hinauf. Colomba aber gab der Kleinen Pulver und Mundvorrat, geleitete sie bis an die Haustür und schärfte ihr ein, und vor allem, dass der Onkel sich bereithalte, Orso zu schützen. Stundenlang konnte Orso nicht einschlafen. Und die Sonne stand schon hoch am Himmel, als er erwachte. Das Erste, worauf seine Blicke fielen, war, jenseits der Piazza, das verbarrikadierte Haus der Feinde. Er stieg die Treppe hinunter und fragte nach seiner Schwester. »Sie ist in der Küche und gießt Kugeln«, antwortete Saveria, die Magd. Nicht einen Schritt konnte er in diesem Hause machen, ohne von Bildern der Feindseligkeit verfolgt zu werden. Colomba saß auf einem Schemel. Neben ihr lag ein Haufen frisch gegossener Kugeln, deren Gusszapfen sie eben abschnitt. »Ja, was zum Teufel treibst du da?« fragte Orso. »Lieber Bruder, es waren euch die Kugeln für euer neues Gewehr ausgegangen«, antwortete mit sanfter Stimme das Mädchen. »Ich habe eine Kugelform gefunden, die für die Gewehrweite passt. Und ihr werdet noch heute 24 Stück davon bekommen, Orsanton.« »Gott sei Dank brauche ich sie nicht. Oh, man muss auf alles vorbereitet sein. Ihr habt Land und Leute von Korsika vergessen, Bruder. Wenn ich sie vergessen hätte, so würdest du mich genugsam daran erinnern, Colomba. Doch sag mir, ist nicht vor einigen Tagen ein großer Reisekoffer für mich angekommen?« »Ja, Bruder. Wollt ihr, dass ich ihn in euer Zimmer hinauftrage?« »Du den Koffer hinauftragen? Woher sollst du eine solche Kraft nehmen? Ist nicht irgendein Mann da, der es tun könnte?« »Ich bin nicht so schwach, wie ihr denkt«, sagte Colomba, schob ihren Ärmel zurück und ließ einen wohlgeformten, ungemein kräftigen Arm sehen. »Komm, Saveria, hilf mir.« Und schon wollte sie den schweren Koffer ganz allein hochheben, doch Orso kam ihr zuvor. »In diesem Koffer, liebe Colomba«, sagte er, »ist etwas für dich. Du musst verzeihen, wenn ich dir nur armselige Geschenke machen kann, aber die Börse eines pensionierten Leutnants pflegt nicht allzu reich gespickt zu sein.« Mit diesen Worten öffnete er den Koffer und brachte einige Kleider, einen Schal und verschiedene andere Dinge, die ein Mädchenherz erfreuen können, zum Vorschein. »Was für schöne Sachen«, rief Colomba. »Ich will sie gleich einschließen, damit sie mir nicht schlecht werden. Ich bewahre sie für meinen Hochzeitstag auf«, fügte sie mit trübem Lächeln hinzu, »denn jetzt bin ich in Trauer.« Und sie küsste ihrem Bruder die Hand. »Schwester, Liegt nicht eine gewisse Übertreibung darin, so lange Trauer zu tragen? Ich habe es geschworen, erwiderte festen Tones Columba. Ich werde die Trauer nicht eher ablegen als, und sie blickte durchs Fenster auf das Haus der Baricini, als an dem Tage, wo du dich verheiraten wirst, fragte Orso, um dem befürchteten Schlusse des Satzes zuvorzukommen. Verheiraten, erklärte Columba, werde ich mich nur mit einem Manne, der dreierlei vollbracht haben wird. Und immer düsterer starrten ihre Augen auf das feindliche Haus hinüber. Hübsch wie du bist, Columba, könnte man es erstaunlich finden, dass du nicht schon längst vermählt bist. Komm, erzähl mir, wer dir den Hof macht. Vielleicht werde ich bisweilen eine Serenade zu hören bekommen. Aber sie müsste mit großem Talent vorgetragen werden, wenn sie einer Künstlerin, wie du es bist, gefallen soll. Wer möchte wohl ein armes Waisenmädchen wie mich heiraten? Auf alle Fälle aber müsste der Mann, für den ich meine Trauerkleider ablegen soll, dafür sorgen, dass dort drüben die Frauen Trauerkleider anlegen müssen. Das artet in Wahnsinn aus, dachte Orso. Aber er antwortete der Schwester mit keinem Worte. Bruder, sagte ins Schmeichlerische umschlagend Columba, ich habe auch ein kleines Geschenk für euch. Die Kleidung, die ihr da tragt, ist viel zu schön für unsere Gegend. Euer feiner Überrock würde in 2 Tagen zerfetzt sein, wenn ihr ihn in der Macchia trüget. Muss er nicht geschont werden bis zur Ankunft von Miss Neville? Sie öffnete einen Schrank und holte ein vollständiges Jagdkostüm daraus hervor. Ich habe euch eine Sammetjacke zurechtgeschneidert, und dies ist eine Mütze, wie sie hierzulande die eleganten jungen Leute tragen. Ich habe sie schon vor längerer Zeit gemacht. Wollt ihr die Sachen nicht gleich einmal anprobieren? Und sie half ihm in eine weite grüne Sammetjacke hinein, die hinten eine enorm große Tasche hatte. Auf den Kopf setzte sie ihm eine spitze Mütze aus schwarzem Sammet, mit bunter Seide und Jet bestickt und in einer Art Quaste auslaufend. Dies ist der Patronengürtel unseres Vaters, sagte sie. Sein Dolch steckt in der Tasche von eurem Wams. Die Pistole will ich euch gleich holen. Ich sehe aus wie ein veritabler Operettenbrigant, meinte Orso, sich in dem kleinen Spiegel, den Saveria immerhin hielt, betrachtend. Dieser Anzug kleidet euch vortrefflich, Orso Anton, erklärte die alte Dienerin. Die schmucksten Zipfelmützenträger von Boccagnano oder Bastelica könnten euch darum beneiden.